Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinen Lieblingsbüchern, heute von Walter Moers, Die Insel der 1000 Leuchttürme, ist 2023 erschienen, wurde schon 2016 angekündigt und ist jetzt endlich rausgekommen. Wie immer bei Walter Moers, wirklich packt mich der pure Neid, weil der so blumige Wörter verwendet, alles so gut beschreiben kann, du kannst dich richtig reinversetzen, er kann auch Wörter wirklich zweckentfremden, wo dir jeder Deutschlehrer würde dich dafür schelten und sagen, das kannst du mit Wörtern nicht machen, und bei ihm weißt du aber sofort, was er meint, oder er erzeugt eine gewisse Stimmung und das kann er einfach wirklich fantastisch. Seine Bücher sind meistens wirklich unglaublich kreativ und gehen echt extrem in die Tiefe, also da ist wirklich die pure Begeisterung, wenn jemand Sachen so beschreiben kann, sich die Dinge so überlegt, so lustig überlegt und aber auch so tiefgreifend, dass es eben immersiv ist. Und er hat ein gutes Balancing zwischen lustig und Immersion seiner Welt, dass sie auch irgendwo glaubwürdig ist, dass man in dieser extrem kreativen, bunten, lebendigen Welt sich da irgendwie aufhält oder dass eben hier ein Protagonist rumlaufen könnte. In der Beschreibung findet ihr den Link zu meinem E-Book mit Kessel und Besen. Das lustige Fantasy-Abenteuer ist eine Hommage an Rollenspiele, MMORPGs, Pen and Paper, Fantasy-Filme, Kriminalromane und vielem mehr. Ein Junge schlüpft, dezent überrascht, aus einem Ei in einem fantastischen Wald und muss sowohl seine Klasse als auch sein Geschlecht erforschen, bevor er sich in die ersten Abenteuer stürzen kann. Mit dem Kauf meines Buches würde dir mir sehr helfen, und jetzt weiter im Text. Das Balancing passt allerdings nie zur Handlung. Ja, die Handlung ist meist so gering, oder einfach im Verhältnis um so viel weniger, dass man sagt, er schafft diese gigantische oder diese coole, bunte, kreative Welt, ja, aber die Handlung, die streift man dann nur so am Rand. Ich habe mir nach 2/3 gedacht, okay, jetzt geht's mit der Handlung los, ja. Ist ein Walter Moers Buch, musste wissen, aber auch da war noch lange nicht wirklich was. Grundlegend, wir befinden uns auf dem fiktiven Kontinent Zharmonien, in dem Walter Moers immer schreibt. Das ist so, wie Terry Pratchett eben auch seine Scheibenwelt hat, ist es eben hier Zharmonien. Und das Ganze wird aus der erzählerischen Perspektive des Lindwurms und Schriftstellers Hildegunst von Mythenmetz beschrieben. Hildegunst von Mythenmetz hat Walter Moers schon hergenommen oder designt und erfunden bei Die Stadt der träumenden Bücher, und das ist so ein Lindwurm, und das ist schon irrsinnig lustig, wenn dieser Lindwurm ein Hypochonder ist und jetzt schon durch seine Klobigkeit nicht so perfekt für Abenteuer ist und jetzt eine Buchstauballergie hat und dann nach Ostfriesland Eidernorn muss. Das leicht an Ostfriesland angelehnt ist und sagt, er hat eine Buchstauballergie und jetzt muss er dort auf Kur, weil da gibt es so gutes Wetter und so gute Luft und da wird man wieder gesund. Walter Moers arbeitet hier angeblich irgendwie so einen Teil seiner Kindheit auf, wo er eben auch lungenkrank war, eine Kur machen musste. Und das ist natürlich eine unangenehme Sache. Und hier ist es schon sehr lustig. Und er lernt dann hier so Bräuche kennen. Wenn man Ostfries ist, ich weiß nicht, ob es dann auch so lustig ist. Für mich war das hilarious, dass er diesen Dialekt nicht versteht. Und dann sagen die, oh, wir können Kraken fiegen. Was machst du mit Kraken? Hä, was, Kraken fiegen? Ich will eigentlich gar nicht mehr davon wissen. Und das ist eben super lustig. Und er baut da ganz viele Sachen ein. Auch immer wieder Bezug auf unsere Welt oder auf Errungenschaften oder Erfindungen, die wir schon haben im kleinen Bereich. Und beschreibt diese Insel eben wirklich fantastisch. Und das muss man auch wissen, ja, die Handlung ist hier stark zurückgestellt. Wenn man das Buch liest, muss man drauf stehen, dass man will, dass dieser klobige Lindwurm, der ein bisschen hypochondermäßig ist und sehr gut beschreiben kann, hier eben diese Insel erforscht und die Leute, die dort sind, und dann langsam auf die Geheimnisse dahinter kommt. Hildegunst schreibt seinen Freund Achmed Ben Kibitzer. Und das ist die Art und Weise, wie dieses Buch erzählt wird. Das heißt, wir haben jedes Kapitel, wo Hildegunst einen Brief schreibt. Und da steht so, ich bin jetzt im Café Strandlöper oder ich bin jetzt eben im Hotel. Und damit weiß ich halt immer, okay, er hat es überlebt und ist jetzt dort. Und dann beschreibt er alles, was dorthin passiert ist. Das ist nicht ideal für die Spannung, weil ich weiß ja quasi, er hat es irgendwie geschafft. aber aus schriftstellerischer Sicht ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man so beschreiben kann. Sonst bräuchte ich einen Erzähler, ja, das würde einfach nicht passen, weil Walter Mörs will als dieser Hildegund schreiben und er selbst setzt sich auch als Übersetzer von diesem Text ein und sagt später, er hat diese ganzen Texte von Hildegund gefunden und hat sie jetzt übersetzt. Und jetzt einen Sidekick daran zu geben, kann auch nicht die Lösung sein, der dann nicht eingreift. Hildegund soll ja hin und wieder alleine sein oder sogar oft und gerade mit seinen Gedanken. Und da wäre es nicht cool, wenn sie jetzt zu zweit dort wären oder er müsste dauernd jemand anquatschen. Also aus schriftstellerischer Sicht kann man das verstehen. Man muss vielleicht am Anfang nur wissen, es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man das hier schaffen kann. Und dann können wir diesen Drachen begleiten wir nach Eidanorn auf die Insel zur Kurfjord. Die Probleme des Buches müssen wir natürlich auch ansprechen. Der Roman ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich. Also wirklich dicker, dicker Roman. Und ja, besonders also die eigentliche Handlung ist, ich habe es versucht runterzubrechen, ein Fünftel, ein Sechstel, wenn überhaupt, ja. Also am Ende nimmt das Ding wirklich Fahrt auf und dann denkt man sich so, da hättest du dir mehr Zeit lassen können, mehr einbauen oder mehr Handlungsstränge machen und mehrere Bücher, dass man sagt, okay, dann ist der Haupthandlungsstrang mal der erste und dann kommt er dorthin und dann mache ich da drei Bücher draus und die Handlung trägt's. Aber das muss man einfach wissen, dass die Handlung hier nicht essentiell ist. Nicht im Vordergrund steht. Essentiell ist sie dann allerdings auf jeden Fall. Der Roman verliert sich komplett in der Detailverliebtheit und Walter Mörs nimmt darauf auch Bezug und sagt dann zum Schluss, ja, er ist ja der Übersetzer und er hat das Ganze zusammengedampft, ja, weil so wie Hildegund das geschrieben hat, das wäre nie gegangen. Der hat sich da im Museum total in Details verloren. Teilweise wusste ich gar nicht, was er da meint. Und das ist sehr lustig. Also Walter Mörs weiß, dass er so schreibt. Das Buch hat sehr viele Auszeichnungen bekommen, sicher zu Recht, weil er wirklich fantastisch schreibt. Und wenn man es weiß, ist es wahrscheinlich auch okay. Und er thematisiert es, er weiß, okay, er verliert sich hier in Details. Aber das ist eben seine Art und Weise. Und das weiß man dann, wenn man diesen Schriftsteller liest oder sollte man wissen. Die Haupthandlung ist lange nicht existent und kommt nur schwer in Bewegung. Also wo ich dann gesagt habe, nach zwei Drittel kommt da tatsächlich mal was, aber dann ist es auch schon wieder aus. Also auch wenn du dann glaubst, jetzt sind wir an der Haupthandlung dran, passiert auch lang nichts, dass die jetzt endlich in Fahrt kommt. Dafür dann irgendwann geht es dann wirklich ab. Da gibt es so ein Autorenvertrauen. Ja? Ich sage das auch gerne bei Pen und Paper, wenn du so ein Spielleit oder gar Meister hast oder bei Büchern oder Filmen, wenn der Regisseur Mysterien aufbaut, noch und nöcher, so werden die alle aufgelöst. Und mir wird dann immer übel, wenn ich den Regisseur nicht kenne oder weiß, das ist jetzt nicht so gut. Und dann ist das dritte Mysterium, wenn die alle nur da sind, dass es mysteriös ist, aber nicht aufgelöst werden und nicht logisch sind oder bescheuert aufgelöst werden, dann macht mir das eigentlich keine Freude. Und ich merke das, wie es so wirklich unangenehm zieht, wenn ich so eine Geschichte lese oder einen Film ansehe und dann einfach nicht drauf vertraue. Und hier kann man wirklich drauf vertrauen, was allerdings schwierig ist, denn Walter Mörs hat so zwischendrin gerade mit das Labyrinth der träumenden Bücher dann doch ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren, aber hier können wir auf jeden Fall sagen, wir können hier dem Autor vertrauen. Viel wird am Ende benötigt, ja? Nicht im Verhältnis, also er baut Sachen wesentlich länger auf, als sie dann wirklich benötigt werden am Ende, aber doch, er baut das alles auf, also dieses Krakenficken braucht er dann tatsächlich irgendwo, das ist nicht nur lustig und auch vieles andere, also er hat sich da tatsächlich was überlegt, das habe ich dann gar nicht mehr geglaubt am Ende, aber doch, es kommt dann alles Wichtige vor. Oft wird über Kapitel beschrieben, was in der Dramaturgie dann in einer halben Seite aufblüht, es ist einfach die Art und Weise, wie er schreibt. Am Ende wird es ein richtiges Abenteuer und spannend, allerdings ist so ein bisschen die Frage, wie sehr Mythen jetzt hier Einfluss auf das Ganze nimmt oder wie sehr wäre es anders passiert, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube, mit kleinen Kniffs hätte man hier noch eindeutiger die Wichtigkeit des Lindwurms unterstützen können. Das fehlt so ein bisschen, vielleicht habe ich es auch überlesen. Man kann schon rein interpretieren, ich glaube, das ist da jedem selbst überlassen. Man kann hier Suspension of Disbelief hernehmen und sagen, das passt schon so. Walter Mörs selbst muss ich sagen, der Roman, den hat er 2016 angekündigt. Ich habe bei dem immer so das Gefühl gehabt danach, also nach Die Stadt der träumenden Bücher, ja. Sie zwingen ihn so ein bisschen in diesen Hildegunst von Mythmetz rein und in diese Stadt rein, und das kannst du bei dem Autor nicht machen. Ich glaube, wenn man den frei lässt, er kann 20 Charaktere und 20 neue Genres quasi finden, oder neue Settings, sagen wir so, in auf Zermonien. Da hat er sich eh schon festgebissen. Aber wenn man den wohin drängt, dann ist es vielleicht nicht ideal. Das Labyrinth der träumenden Bücher war einfach die Nacherzählung von Die Stadt der träumenden Bücher, wo Hildegunst wieder in diese Stadt geht und dann sieht, wie diese ganze Geschichte, die er geschrieben hat, dann mit Puppen aufgeführt wird. Und das beschreibt Walter Mörs auch wieder total toll, aber ja, jetzt sehe ich es nochmal aus noch einer anderen Perspektive. Das war es nicht ganz wert. Und dann wird es tatsächlich spannend, dann hört es auf, das schreibt er vielleicht nie weiter. Da gibt es halt so einen Schnitz in seinem Lebenslauf. Ja, und der Bücherdrache war okay, aber auch die zwei stehen nebeneinander, Hildegunst von Mythmetz hat es dann nur so halb reingeschafft und die erzählen sich was. Ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich sage mal, Die Stadt der träumenden Bücher ist super zum Anfangen, wenn ihr noch nie ein Walter Mörs Buch gelesen habt, und bei dem Buch kriegt man wieder das, was man eben dort erwartet. Solltet ihr auf jeden Fall, bitte ab in die Kommentare, wie gefallen euch Walter Mörs Bücher und was sind so eure Lieblingsautoren, wo ihr wirklich dieses Vertrauen habt, der schreibt immer konstant, ich weiß, ich komme dorthin, wo ich hin will. Ja? Oder das Buch gibt mir einfach das, was ich mir erwarte. Ansonsten, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.